Ein Löschliste des 68. Gründungstages der DIVJK traf in der stellvertretende Direktor des Internationalen Juice-Ideologie-Instituts, Harish Gupta, und seine Begleitung, die Delegation der russischen Juice-Ideologischen Gesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Dmitri Kostschenko, die Delegation der mongolischen Juice-Ideologischen Organisation unter Leitung vom Vorsitzenden der Pekdusan-Gesellschaft für selbstständige Entwicklung zu Rombo, die nepalesische Delegation des Literarischen Forums für das Studium der Songun-Politik unter Leitung vom Vorsitzenden Songkori Baroti, die Delegation der nepalesischen Songun-Politik-Unterstützungsgesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Manik Rama und die Delegation der thailändischen Juice-Ideologischen Organisation unter Leitung vom Vorsitzenden Songchit Plap am 5. September mit Maschine in Pyongyang ein.